Tach, wieso? Egal. Naja, los, warum? Wohin? Real? Egal. Naja, los. Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Scheiße! Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße! Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße! Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße, wo geht's denn nach draußen? Ja, hast du denn? Ja, hast du denn? Nee, hab ich nicht, nee, hab ich nicht. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum? Ja, wie denn jetzt? Ja, wie denn jetzt? Wo denn jetzt? Ja, wo denn jetzt? Ja, wer denn wo? Ja, wer denn wo? Ja, was denn wie? Ja, was denn wie? Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Scheiße! Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße! Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße! Scheiße, wo ist denn der Ausgang? Scheiße, wo geht's denn nach draußen? Scheiße! Scheiße, wo ist denn der Schlüssel? Scheiße, wo ist denn... Fuck! Scheiße! Ja,